Die widersprüchlichen Nachrichten aus der DDR sind ein Ausdruck der Krise der DDR-Gesellschaft. Da wurden sehr vielen DDR-Bürgern erweiterte Reiseerleichterungen zugestanden und alle erhofften sich davon, eine Ventilfunktion, eine Entlastung und entspanntere Situation im Inneren der DDR. Das Gegenteil aber ist eingetreten. Fast jeden Tag hören oder lesen wir von Fluchtversuchen an der deutsch-deutschen Grenze, durch die Elbe, über die Ostsee nach Skandinavien oder über tschechische und ungarische Grenzen. Die Krise der DDR hat ansteckenden Charakter. Wir wissen nicht genau, wie hoch die Zahl der Ausreiseanträge ist, aber dass sie ständig steigt, ist unbestreitbar. Selbst Menschen, die ich als mit der DDR solidarisch erlebe, in der Nähe der herrschenden Partei, fragen sich angesichts des Verlustes von Freunden und Bekannten, die weggegangen oder weggeblieben sind, ob sie nicht auch diesen Schritt tun sollten. Die traumatische Frage der DDR ist die des Bleibens oder des Gehens. Zunehmend erkennen Menschen in der DDR, dass die SED bisher kein überzeugendes, einladendes Gesellschaftskonzept realisieren konnte. Und Menschen, für die der real existierende Sozialismus eine offene, eine veränderliche Größe bleiben soll, die den Sozialismus von falschen Fixierungen lösen wollen, mit solchen Menschen in den vielen Umwelt- und Friedensgruppen im Umfeld der evangelischen Kirchen, führt die Staatsmacht keinen Dialog. Sie versucht, sie aus der Gesellschaft der DDR auszugrenzen. Sie sollen keine Gelegenheit erhalten, dass ihre Kritik den Bürgern in der DDR bekannt wird. Deshalb die Beschränkungen der journalistischen Arbeitsbedingungen in der DDR. Dort, wo die sensiblen, heiklen Themen der DDR-Gesellschaft offen diskutiert werden, auf Synoden, ökumenischen Versammlungen, Friedenswerkstätten, sollen die westlichen Kameras und Mikrofone nicht aufgestellt werden, deren Programme ja zurückwirken in die DDR. Journalisten aus der Bundesrepublik arbeiten in der DDR nicht aufgrund von Verträgen zwischen Rundfunkanstalten oder Zeitungsverlegern mit dem Außenministerium der DDR, sondern aufgrund von Briefwechseln zwischen den Regierungen in Bonn und Ostberlin. So sehr die Beschränkungen durch die DDR-Behörden ein Reflex auf die innere Situation der DDR sind, so ist journalistische Arbeit doch auch Teil der deutsch-deutschen Beziehungen. Jerusalem. Erstmalig wurde ein israelischer Aufklärungssatellit ins All geschossen. Nach offiziellen Angaben handelt es sich um einen Experimentiersatelliten, der nur etwa einen Monat lang um die Erde kreisen und dann verglühen soll. Westliche Beobachter vermuten, dass mit Hilfe des Satelliten arabische Truppenbewegungen kontrolliert werden sollen. Befürchtungen, mit dem Raketenstart werde das Wettrüsten mit den arabischen Nachbarn angeheizt, wies Außenminister Peres zurück. Nach Meinung von Experten handelt es sich bei der Trägerrakete um eine von Israel selbst gebaute Mittelstreckenrakete, die eine Reichweite von 900 Kilometern hat und mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden kann. Die Flugzeugkatastrophe von Rammstein hat inzwischen ihr 66. Todesopfer gefordert. Viele Worte über die Lage in Bergkarabach können nicht darüber hinwegtäuschen, dass man in Moskau nur wenig über die Vorgänge weiß. Die amtliche Nachrichtenagentur TASS hat seit dem Neubeginn der dramatischen Auseinandersetzungen insgesamt 3 Berichte verbreitet, aus denen tendenziell eine Schlussfolgerung abzulesen ist. Für die sowjetische Führung scheint die politische Schmerzgrenze erreicht. Man ist nicht gewillt, die Demonstrationen, Streiks und Anschlussforderungen länger tatenlos hinzunehmen. Als Legitimation für ein schärferes Durchgreifen dient der Hinweis auf die Klagen der örtlichen Bevölkerung, die Recht und Ordnung vermissen. Wörtlich heißt es bei TASS, die Sicherheitskräfte sind dabei, zusammen mit der Öffentlichkeit die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Was genau sich hinter diesen Maßnahmen verbirgt, bleibt zur Stunde noch ungewiss. Sicher ist nur, dass Telefonverbindungen von Moskau nach Bergkarabach inzwischen nicht mehr zustande kommen. Anmeldungen für ein Telefonat in das Krisengebiet bleiben seit gestern Vormittag erfolglos. Nach Berichten aus Armenien sind auch die Verbindungen zwischen Erivan und Stepanakert unterbrochen. Insofern ist es für Moskauer Korrespondenten unerklärlich, auf welcher Grundlage einzelne Sprecher von Bürgerrechtlern in der sowjetischen Hauptstadt glauben, gesicherte Informationen über die jüngsten Vorgänge in Bergkarabach verbreiten zu können. Die Rebellion der nichtrussischen Völkerschaften ist nicht zuletzt ein Ergebnis der Revolution von Gorbatschow, die unter den Namen Perestroika und Glasnost das sowjetische Staats- und Wirtschafts- und Gesellschaftssystem umbauen und durchsichtiger machen soll. Die Perestroika ist aber auch ein Zeichen dafür, dass die Ideologie des Marxismus-Leninismus jetzt auch im Zentrum des Roten Imperiums Schiffbruch erlitten hat. In den sozialistischen Satellitenstaaten war das schon seit langem der Fall. Dazu ein Kommentar von Eduard Neumeier. Man kann nicht gerade sagen, dass die Ideologie des real existierenden Sozialismus über Nacht sozusagen verschwunden sei. Es mag sogar Kommunisten geben, die behaupten, diese Ideologie bestehe unverändert fort, nur passe sie sich unter Beibehaltung des einen Zieles neuen Bedingungen an. Aber solches Beharrungsvermögen kann man getrost ignorieren. Tatsache ist, dass die Welt Zeuge dafür wird, wie eine Ideologie abgewirtschaftet hat und sich buchstäblich auflöst. Diese Ideologie, die wir als die kommunistische bezeichnen, die sich selber marxistisch-leninistisch nennt, hat immerhin seit dem Kriegsende gelegentlich die Welt, häufig Europa, in Bann geschlagen. Nicht wegen einer vermeintlichen Attraktivität, sondern wegen einer beängstigenden Aggressivität. Total in ihrem Anspruch, die Wahrheit zu sein und der Welt in den kommenden Generationen ihren Stempel aufzudrücken, hat sie im Bestehen der Freiheit ihre Hauptgefährdung gesehen. Zu Recht. Denn diese Freiheit ist es schließlich, die dieser Ideologie den Atem genommen hat. Was hat die Ideologie des Marxismus-Leninismus gekennzeichnet? Da ist zum einen die Herrschaft der Kommunisten als, wie sie es sahen, der Avantgarde der Arbeiterklasse. Da ist zum anderen der Anspruch auf die alleinige Macht und die Unterwerfung aller anderen Gruppen unter dieses Diktat. Da ist als weiteres Kennzeichen der Zentralismus von politischer und ökonomischer Macht, das heißt die Steuerung, Planung und Leitung allen Geschehens von einer Zentrale aus. Dies bedingte viertens die Beseitigung privaten Eigentums mindestens an den Produktionsmitteln, also der Wirtschaft und logischerweise auch der Landwirtschaft. Wenn wir diese vier Elemente als den Kern der Ideologie betrachten, aus dem sich das System des Totalitarismus ableitet und tief in die individuellen Rechte eines jeden Menschen eingreift, dann ist die These zwingend, diese Ideologie sei am Ende. Noch am wenigsten ist gegenwärtig die alleinige Herrschaft der Kommunistischen Partei tangiert, wiewohl sie hier und da bereits in Frage gestellt wird. In Polen erlebt die Welt das Tauziehen zwischen der Staatsmacht und der Gesellschaft, wobei als dritte Kraft die katholische Kirche längst das Monopol der Partei zerstört hat. Nun geht es in Polen darum, einen elementaren Teil der kommunistischen Macht zu sichern, aber andere Kräfte auf den verschiedensten Ebenen an der Macht zu beteiligen. Machtteilung aber ist Machtverlust für die, die sie innehaben. Pluralität bedeutet das Ende der Oligarchie. Ungarn ist ein weiteres Land, wo die Kommunisten selber den Weg bereiten für auch politische Pluralität. Eben erst hat das nicht-kommunistische Staatsoberhaupt öffentlich über ein Mehrparteiensystem in der Zukunft meditiert. Und wenn solches nicht eine Farce sein soll, schließt es den legalen Machtverlust der Kommunisten irgendeines Tages ein. Sogar in der Sowjetunion ist eine noch schwache Bewegung für ein Mehrparteiensystem aufgetreten. Eine demokratische Union existiert bereits, schikaniert von den Organen der Staatsmacht, aber überlebenswillig. Deutlicher ist der Niedergang der Ideologie im ökonomischen Feld. Der bürokratische Zentralismus, der bisher eine Grundvoraussetzung für ein beliebiges Schalten und Walten der Partei war, ist amtlich bereits verdammt, auch wenn er noch praktiziert wird. Doch in Ungarn, in Polen und in bescheidenem Umfang in der Sowjetunion ist der Zentralismus auf dem Rückzug. Dezentralisierung ist Programm. Desgleichen verhält es sich mit der Staatswirtschaft. In Polen blüht bereits ein Kleinkapitalismus, gibt es ausländisch beherrschte Privatfabriken. In Ungarn ebenso. In der Sowjetunion treten private Kooperativen auf. Die Landwirtschaft in Polen ist zu 80% privat und genießt Verfassungsschutz, wiewohl nicht staatliche Förderung. In der Sowjetunion ist gerade ein großer Verpachtungsplan von Land an private Bauern ausgerufen worden. Dort, aber auch in der DDR, hat die Partei nicht mehr das geistige Monopol. Einzelne gesellschaftliche Gruppen, kirchengebunden, Künstler suchen eigene Wege. Es ist ein großer Wandel durch Annäherung zu beobachten und darin zeigt die Idee der Freiheit ihre überlegene Kraft. Das berichtet Klaus Kleber aus der amerikanischen Bundeshauptstadt. Dramatisches ist nicht zu erwarten und von einem fünften Gipfel schon gar keine Rede. Die Beziehungen zwischen den Supermächten sind geschäftsmäßig. Auf dem wichtigsten Feld der strategischen Abrüstung haben Gorbatschow und Reagan die große Richtung schon längst vorgegeben. Abbau der Langstreckenwaffen, mit denen eine Seite das Gebiet der anderen erreichen kann, um die Hälfte. Der große Wurf, der so simpel klingt, ist in den militärischen Details hochkompliziert, zu kompliziert für Gipfelgespräche. So reden hier die Fachleute miteinander und machen langsame Fortschritte. Beide Seiten geben inzwischen zu, dass sie keine Hoffnung mehr haben, dass es noch in Reagans Amtszeit zu einem neuen Abrüstungsvertrag kommen wird. Die Amerikaner haben auch immer erklärt, dass sie keinen Rahmenvertrag wollen, der nur die Grundlinien des Abrüstungsschrittes festlegt und Reagans Nachfolger bindet. Stattdessen will man die Details festklopfen, über die man sich schon heute einig ist. Beim Gipfel in Moskau wurde vereinbart, Daten über Raketentests nicht mehr zu verschlüsseln. Eine vertrauensbildende Maßnahme. Bei den Gesprächen jetzt redet man möglicherweise über Grenzen bei einigen speziellen Waffenarten. Shevardnadze hat bei der Anreise erklärt, er komme nicht mit leeren Händen. Die Amerikaner haben von einigen seiner Vorschläge offenbar Kenntnis und schließen nicht aus, dass nach dem abschließenden Gespräch bei Präsident Reagan morgen Ergebnisse verkündet werden können. Nichts Dramatisches wieder, mehr Stoff für weitere Überlegungen der Fachleute. Die Dinge entwickeln sich. Reagans Nachfolger wird daran anknüpfen können. Herr Fahlin, seit inzwischen 3,5 Jahren bemüht sich der sowjetische Parteichef Gorbatschow um Perestroika, um die, wie er selbst sagte, radikale Wende in Politik und Wirtschaft. Hat er sie geschafft? In manchen Bereichen, es ist vieles geleistet, sogar mehr als erwartet, in anderen aber umgekehrt viel weniger. Wenn wir moralische Revolution im Auge haben, dann ist diese Revolution schon da. Die Leute verstehen, sie sind nicht imstande und wollen nicht so zu leben, wie sie vorher gelebt haben. Und diese Entscheidung ist unumkehrbar. Wenn wir aber soziale, wirtschaftliche Bedingungen im Auge haben, dann haben wir die Ziele nicht erreicht, weil zum ersten wir nicht im Bilde waren, wie in welcher Misere die Gesellschaft und der Staat sich befanden. Das offenbart sich schrittweise, allmählich. Jetzt wissen wir besser, was wir zu tun haben, weil wir besser wissen, wie wir sind, wo wir uns befinden. Immer wieder gibt es jetzt Unruhen im Vielvölkerstaat UdSSR, vor einigen Monaten im Baltikum, nun erneut in Aserbaidschan und Armenien. Stellen diese Aufstände eine Bedrohung dar für Gorbatschow und seine Reformpolitik? Bedrohung würde ich nicht sagen, aber Störfakten schon. In aller Welt wird man beobachtet, ein Zuwachs an nationalen Tendenzen. Und hier in Aserbaidschan und in Armenien ist das am ehesten bei uns zu beobachten. Im Grunde genommen, das hat nichts Schlechtes in sich, wenn Nationalismus in Menschen nicht den Menschen tötet. Wenn ja, dann geht alles schief. Ich bin sicher, obwohl wir die Zeit brauchen, wir werden dieses Problem meistern. Wir verstehen, dass jemand leitet oder eine Gruppe leitet und verursacht diese Ereignisse und vor allem die Art und Weise, in der diese Ereignisse zum Ausdruck gelangen. Wir verstehen, dass ein wichtiger Bestandteil dieser Ereignisse unzulängliche Umstände im ökonomischen und sozialen Bereich sind. Wie will denn Gorbatschow die Enttäuschung dieser Minderheiten beseitigen? Durch Verschmolzen des Wortes und der Tat. Es gibt keinen anderen Weg. Was gesagt, soll getan werden. In früheren Jahrzehnten war auch vieles gesagt in Richtung Völkerfreundschaft, Zusammenarbeit. Aber getan war es manchmal ganz umgekehrt, in Bergkarabach insbesondere. Es wurde gesagt, Armenier haben alle Rechte, gleiche Rechte mit Aserbaidschan, aber in Wirklichkeit, Aserbaidschan waren vorgezogen. Und damals hat man die Samen gesät für die Unruhen von heute. Der Reformkurs Gorbatschows besteht aus verschiedenen Elementen, innenpolitischen, außenpolitischen Elementen und sehr wesentlich der Wirtschaftsreform. Aber ein nachhaltiger Aufschwung in der sowjetischen Wirtschaft steht auch im vierten Jahr gorbatschowscher Reformpolitik noch aus. Bei der Konsumgüterproduktion zum Beispiel gibt es einen deutlichen Planrückstand, etwa bei Radios, bei Farbfernsehgeräten, bei Waschmaschinen, Textilien, Schuhen und auch Zucker. Haben die Reformer die Realitäten und die Widerstände unterschätzt? Wir haben die Probleme unterschätzt in dem Sinne, wir haben nicht verstanden, wie rückständig zum Beispiel unsere Technologien in der Konsumgüterindustrie sind, wie unzulänglich Dienstleistung in dem Bereich, wie überhaupt wir in Entwicklung sogar technologischer Disziplinen wenig getan haben in frühen Jahren, um die Qualität und die Quantität zu garantieren. Es gibt aber auch andere Gründe, warum nach außen die Situation schlechter erscheint, als die in Wirklichkeit ist. Moskau, Leningrad, ein paar andere Städte waren besser versorgt als die Provinz. Und nachdem wir besser kleinere, mittlere Städte versorgen, bekommt Moskau und Leningrad weniger Produkte und die Leute in Moskau sind unzufrieden. Das ist zu verstehen. Was Sie gerade geschildert haben, klang ein bisschen wie die Verteilung des Mangels. Was hat der sowjetische Verbraucher bis jetzt ganz handfest von dem neuen Wirtschaftskurs? Die Provinz wird besser versorgt als vor 2 Jahren oder sogar vor 1 Jahr. Und weil in Provinz doch die Mehrheit des Volkes lebt, das ist nicht nur Verteilung des Mangels, sondern auch die Verteilung der vorhandenen Güter. Was weiter geschieht, was die Leute überall in der Sowjetunion bemerken, das sind größere Bemühungen, Wohnungsprobleme zu lösen. Es wird viel mehr gebaut als früher. Es wird viel mehr gebaut im sozialen Bereich, Krankenhäuser, Kindereinrichtungen, Schulen, Sportanlagen, kulturelle Anlagen. Zuwachs hier in verschiedenen Regionen des Landes 30 bis 50, 60% Zuwachs in den letzten 2, 3 Jahren. Herr Fahlin, der Ministerrat hat beschlossen, Bier, Wein, Branntwein und Sekt ab sofort auch wieder in den normalen Lebensmittelgeschäften anzubieten. Nur Wodka muss noch in den offiziellen Ausgabestellen erworben werden. Wieso weicht der Generalsekretär im Kampf gegen den Alkoholismus zurück? Das ist nicht Ausweichen. Das ist, ich würde sagen, ein Schritt von Romantik zu einer harter Realität. Es entstand ein neues Problem, diese Schwarzbrennereien überall in unserem Lande, insbesondere in den Städten, wo man überhaupt diese neue Plage kaum zu kontrollieren sei. Dann es war zu riesigen Schlangen gekommen in den Städten, um Sekt zu kaufen. War es nötig, 3, 4, 5 Stunden die Schlange zu stehen. Man hat beschlossen und mit Grund hier zu zivilisierten Regeln zurückzukehren. Die Einkommen sind schneller gestiegen als das Warenangebot. Gleichzeitig weist der Staatshaushalt ein Milliardendefizit auf. Nicht zuletzt wegen der hohen Subventionen für die Grundnahrungsmittel. Das Loch muss unter anderem mit der Notenpresse gestopft werden. Es folgt Inflation. Wann wagt sich Gorbatschow an die Preisreform? Preisreform steht an der Tür. Diese Reform soll durchgeführt werden. Wahrscheinlich wir beginnen mit Großhandelreform noch am Ende dieses Jahrzehnts. Mit Einzelhandelreform beginnen wir 1 oder 2 Jahre später. Aber was Einzelhandelsreform angeht und Preise, so werden die Vorschläge zur Volksbefragung gestellt. Es wird praktisch ein Referendum stattfinden. Obwohl dieses Problem sehr schmerzlich ist für die Bevölkerung und nicht leicht zu lösen. Es ist aber klar, was zusätzlich aus dem Handel Staat bekommt, wird zurückgegeben an Konsumenten. Kann sein, dass Pensionäre, die wenig bezahlte Berufe mehr bekommen, als die höhere bezahlte Berufe bekommen, damit Lebensniveau nicht sinkt. Sie sagten vorhin, dass Gorbatschow zum Ende dieses Jahrzehnts, das heißt also in den 90er Jahren, seine Preisreform anpacken will. Warum zögert er so lange? Zum Ersten sind die Institutionen des Landes selbst nicht vorbereitet für solche Revolution. Die Leute in Institutionen sind gewöhnt, an altem Schema zu leben. Preise sind stabil für Grundnahrungsmittel und für manche Konsumgüter. Und Sie brauchen keine Frage zu stellen, wie es morgen sein wird oder übermorgen. Sie wissen, es wird so morgen und übermorgen wie heute. Zum Zweiten, man soll ganz neue Psychologie entwickeln bei Leuten, die für heute nichts zahlen in Produktion fürs Wasser, sehr wenig für Energie, sehr wenig für Rohstoffe. Alles kam von oben, als ob von oben alles zu sehen war. Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick auf die 43. Jahrestagung des IWF und der Weltbank in Berlin werfen. In diesen Tagen steht zumindest inoffiziell auch die Frage einer Mitgliedschaft der UdSSR bei IWF und Weltbank auf dem Programm. Strebt die Sowjetunion diesen Beitritt an? Ja, die Sowjetunion ist bereit und glaubt, das wäre im Interesse nicht nur der Sowjetunion, sondern der Weltwirtschaft, wenn die Sowjetunion Mitglied dieser Institutionen wird. Aber wir haben nicht ein positives Echo seitens vor allem der Amerikaner gefunden. Ich glaube, die Amerikaner sollen verstehen, wenn wir wirtschaftliche Einheit der Welt nicht wiederherstellen, es wird kaum möglich, auch Einheit in Sicherheitsgebiet, in anderen Gebieten, effektive Einheit zu erzwingen. Könnte der Widerstand der USA und ja nicht nur der USA vielleicht auch daran liegen, dass sich die UdSSR ein bisschen schwer tut, die notwendige Offenheit über die wirtschaftlichen Daten zuzulassen? Was die Daten angeht, so werden wir, und das Sie beobachten schon, unsere Daten viel reichlicher als bevor offenlegen und wir sind im Prozess, der nach vorne geht, nicht zurück. Wir werden so offen sein wie praktisch die anderen Nationen. Wir werden nur die kommerzielle und staatliche Geheimnisse hüten. In der Zukunft haben wir nur eine Zunge und dürfen eine Zunge und ein Language haben, gesunden Verstandes und nicht eine Sprache der Gewalt und der Stärke. Herr Fallin, was verspricht sich die Sowjetunion von einem Beitritt zu IWF und Weltbank? Alle Länder erleben in ihrer Entwicklung Perioden des Aufschwungs und Abschwungs. Für solche Perioden braucht man nicht nur nationale Ressourcen, sondern auch internationale Möglichkeiten, um hier besser die Entwicklung auszubalancieren. Und glauben, dass wenn wir solche Unterstützung seitens internationalen Behörden brauchen, auch Rechte genießen konnten, von Zeit zu Zeit auch internationale Gelder in entsprechenden Menge und Form zu unseren guten Gunsten zu nutzen. Dazu gehört aber auch, dass der Rubel konvertibel sein muss, austauschbar sein muss gegen andere Währungen, auch in der westlichen Welt. In welcher Zeit könnte man das erreichen? Wir sind der Meinung, Rubel soll konvertierbar werden. Ich gehe davon aus, das geschieht schneller, als im Moment gemeint wird. Ich glaube, das geschieht im nächsten Jahrzehnt. Was ist denn da nun der Vorteil für die Länder im Ostblock, Herr Geiger? Was wäre der Vorteil für die Sowjetunion und was muss passieren, damit es dort auch akzeptiert wird? Was hätte denn Gorbatschow für Möglichkeiten, seinen Landsleuten zu sagen, wir gehen jetzt, werden Mitglied im Internationalen Währungsfonds, weil wir dadurch folgende Vorteile haben? Dass die Mitglieder des Internationalen Währungsfonds haben den Vorteil, dass sie gewisse Ziehungsrechte auf harte Devisen haben und sie vergrößern damit eben ihren Spielraum im Westen eben mit harter Währung einzukaufen zu eben sehr günstigen Zinssätzen. Diese Möglichkeiten bestehen sonst nicht. Aber Sie müssten natürlich auch für eine bestimmte Summe von Devisen garantieren, dass Sie die dann auch im Ernstfall geben können. Das ist richtig. Man muss eine Stammeinlage einzahlen und aufgrund dieser Stammeinlage hat man eine gewisse Ziehungsrechte, damit man also dann zusätzliche Kreditfazilitäten des Fonds in Anspruch nehmen kann. Aber alle Länder, westlichen Länder, haben ja diesen Weg gewählt, um eben hier sicher zu sein gegen kurzfristige Währungsschwankungen. Die Parteizeitung Pravda hat ihrem Warschauer Korrespondenten breiten Raum zur Verfügung gestellt, um den überraschten Sowjetbürgern notwendige Aufklärung über Vorgänge zu erteilen, die unter dem Titel Polnische Dialoge erläutert werden. Schon seit geraumer Zeit war man in den sowjetischen Massenmedien von der einseitigen Bewertung der Gewerkschaft Solidarität abgerückt. Nur KGB-Offizielle in der Provinz neigten kürzlich noch dazu, Walesa und seine Anhänger als Konterrevolutionäre einzustufen. In der Prawda liest sich nun alles sehr viel differenzierter. Walesa habe daran mitgewirkt, so heißt es, dass nach der Beendigung der Streiks in Polen eine neue Lage entstanden sei. Dies ist freilich nicht die ausgesprochene Meinung des Korrespondenten, sondern ein Zitat des polnischen Politbüromitgliedes Rakowski. In Ansätzen aber doch eine positive Wertung des Mannes, der früher von sowjetischer Seite als subversive, antisozialistische Kraft abqualifiziert wurde. Auch selbstkritische Eingeständnisse der polnischen Führung werden in diesem Artikel weiterverbreitet. Man habe nach den Streiks in diesem Frühjahr nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Nun ist eine neue Situation entstanden, so das Rakowski-Zitat weiter. Und den Weg dazu haben die Treffen von Innenminister Kiszczak und Lech Wałęsa eröffnet. Als Vorbild für die Beteiligung sogenannter informeller Gruppen an der politischen Willensbildung in Polen dient der Hinweis, dass auch Vertreter der Öffentlichkeit sich im Rahmen einer Regierungsinitiative mit den Führern der Opposition an einen runden Tisch gesetzt hätten. Der schwierigste Brocken für den sowjetischen Durchschnittsbürger war jüngst der Rücktritt der polnischen Regierung unter Ministerpräsident Messner. Ein Misstrauensvotum von Gewerkschaftsseite, an dem eine sozialistische Regierung scheitert, überforderte schlicht das Vorstellungsvermögen trotz Glasnost und Perestroika. Jetzt wird in der Prawda als Erklärung angeführt, gerade diese Regierung habe das Problem von Preisen und Löhnen nicht in den Griff bekommen. Was vor 10 Jahren noch eine politische Sensation gewesen sei, so der Prawda-Korrespondent, das sei heute bereits ein Faktor der polnischen Wirklichkeit. Gleichwohl spricht das Blatt auch weiterhin von dem politischen Gegner in Polen, der die mangelnden Resultate der Wirtschaftsreform für sich auszunutzen wisse. Sowjetbürger mögen sich an die Diskussion im eigenen Land erinnert fühlen, wenn der Korrespondent schreibt, die politischen Reformen sind inzwischen weit vorangekommen. Der Prozess der Demokratisierung hat viele schlummernde gesellschaftliche Kräfte aufgeweckt. In Teilen der Welt sind sowjetische Spitzenpolitiker seit gestern Abend auf dem Weg zurück nach Moskau. Der Außenminister Schewardnadze brach eilig seinen Aufenthalt in New York ab. Der sowjetische Verteidigungsminister Dmitri Jasow kam aus Indien zurück. Der Grund? Parteichef Gorbatschow hat zu einer dringenden Sondersitzung des Zentralkomitees der KPDSU gerufen. Am Telefon in Moskau jetzt mein Kollege Johannes Krotzki. Guten Tag. Guten Tag, Schwarz. Was macht die ZK-Sitzung so dringend? Nun, ganz sicher sind das innerparteiliche Auseinandersetzungen, die dazu führen, dass man jetzt schnell eine Entscheidung herbeiführen muss. Wir sind natürlich genauso klug wie alle anderen, denn es gibt niemanden aus dem Zentralkomitee, der bereit wäre, uns jetzt reinen Wein einzuschenken. Das ist völlig klar. Klar ist auch, dass wohl die Entscheidung erst im Laufe des gestrigen Tages gefällt wurde, denn es gibt deutliche Hinweise dafür, weil hier Verabredungen mit ZK-Mitgliedern von verschiedener Seite stattgefunden haben für morgen und für heute. Die sind alle erst entweder gestern am späten Abend oder heute in der Früh abgesagt worden. Das ist also mit genau der gleichen Dringlichkeit passiert, wie auch viele Leute zurückbeordert wurden. Sie hatten schon erwähnt den Verteidigungsminister, dann ist ja noch Generalstabschef Achomiev, der auch im ZK ist, in Schweden gewesen. Der wird ja auch zurückkommen. Shevardnadze wird bald eintreffen. Dann wird es eigentlich wohl ein bisschen um mehr gehen als nur um die Parteiorganisation. Herr Grotzki, wie wird normalerweise eine ZK-Sitzung anberaumt? Sind Sondersitzungen etwas Übliches in der Routine? Naja, der Ausdruck Sondersitzung ist zunächst einmal falsch, wenn ich das mit Verlaub sagen darf, weil es überhaupt keine Regularien gibt, wann Sitzungen stattfinden. Es hat sich eingebürgert, dass Sitzungen des Zentralkomitees in der Regel immer vor den großen Parlamentssitzungen waren. Hier finden die zweimal im Jahr statt. Entsprechend gab es davor ZK-Sitzungen. Im Parlament sitzen ja nicht nur Parteiangehörige, sondern auch Parteilose. Und zuvor hat die Partei getagt, die hat ein bisschen die Richtlinien festgelegt, worum dann im Parlament gerungen wurde oder auch nicht und wozu denn abgestimmt wurde. Diese Regel ist im Grunde unter Gorbatschow durchbrochen worden, weil es plötzlich ZK-Sitzungen